Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einem Schülervortrag zum Tag der Umwelt teil. Zum heutigen Umwelttag an unserer Schule haben wir, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, ein paar Tipps zur umweltbewussten Verhalten zusammengestellt. Wir freuen uns, dass auch unsere Lehrerinnen und Lehrer dabei sind und bedanken uns für ihre Hilfe bei der Vorbereitung. Also, wir haben uns in 2 Gruppen geteilt. Wir aus Klasse 8 sind die erste Gruppe. Und wir werden über das Auto und über nützliche Tipps für den Schulalltag, aber auch für den Alltag zu Hause sprechen. Die zweite Gruppe, Mitschüler aus der 9., sagen dann etwas über Heizung und Ernährung. Ihr erlebt ja sicher ständig, dass die Erwachsenen das Auto nicht nur für längere, sondern leider auch für kurze Strecken benutzen. Aber ihr selbst seid ja auch zu verwöhnt. Statt euch mal mit dem Auto fahren zu lassen, könntet ihr ja auch mal zu Fuß zum Fußball gehen oder mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Seid ein gutes Beispiel für eure Eltern und erklärt ihnen, dass sie bestimmt einen großen Teil ihrer Wege, vielleicht so ein Drittel oder Viertel, beispielsweise zum Bäcker oder zur Freundin um die Ecke, auch laufen könnten. Denn Autos verbrauchen Treibstoff, der verpestet die Luft und das ist schlecht für die Atmosphäre. Zurzeit besitzt jeder Zweite in Deutschland ein Auto und es werden immer mehr. Stellt euch vor, wie sehr das dem Klima schadet und die Luft verschmutzt. So. Was können wir nun als Schüler noch für die Umwelt tun? Da sind zuerst einmal unsere vielen Hefte. Achtet darauf, dass ihr sie vollständig beschreibt und beide Heftseiten benutzt. Und statt aus weißem Papier sollten die Hefte aus umweltfreundlichem Papier sein. Was jetzt das Pausenbrot betrifft, so seid ihr es, die verhindern könnt, dass die Butterbrotpapiere auf dem Boden landen. Außerdem benutzt ihr für das Pausenbrot am besten eine Butterbrotdose und nicht Plastik oder Alufolie. Es ist auch nicht schön, dass leere Getränkeflaschen im Gebüsch verschwinden. Die Flaschen könnt ihr, getrennt nach hellem oder dunklem Glas, in die entsprechenden Glascontainer werfen. Plastik solltet ihr sowieso so wenig wie möglich verwenden. Zum Beispiel halten Spitzer aus Plastik längst nicht so lange wie Metallspitzer. Mappen aus Pappe sehen auch sehr schön aus. Es müssen keine Plastikhefter sein. Auch täglich zu Hause könnt ihr euch umweltbewusst verhalten. Wenn ihr einen Raum verlasst, macht das Licht aus. Und wenn ihr den Fernseher oder den PC nicht mehr benutzt, stellt die Geräte komplett aus, also über den entsprechenden Knopf oder über die Steckdose und nicht über die Fernbedienung. Denn im Wartebetrieb sind die Geräte in Wirklichkeit noch an. Das heißt, es fließt immer noch eine Menge Strom. So, das waren unsere Tipps zur Schonung der Umwelt. Vielen Dank, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Wir geben jetzt an die zweite Gruppe weiter. Thank you.